Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck, zweite Stunde. Am Mikrofon nach wie vor Thomas Elbern. Aus der Versenkung hervorgeholt, die amerikanischen Band Apart, die mal einen kurzen Einstand beim belgischen Cramped Disc Label und dann beim deutschen Eigelstern-Vertrieb hatten. Man kann ihr Album und ihre EP, von der wir gerade Jaguar hörten, nur noch mit viel Glück bekommen. Seinerzeit, also 83, als sie rauskam, war die Band, wie gesagt, relativ schnell in der Versenkung verschwunden. Ich wiederhole mich, wenn ich sage, zu Unrecht. Auch völlig obskur eine Band namens The Homosexuals, deren Album The Homosexuals Record schon posthum erschien. Darauf finden sich Aufnahmen der Band, die sie Anfang der 80er in kleinen Studios gemacht haben und die hier und da vielleicht an Wire erinnern, aber nur erinnern, denn die Homosexuals haben ihre eigene Klasse. Hören wir Technique Street. If I move next

Eine der unglaublichsten und auch wieder ad acta gelegten Bands der frühen 80er waren The Associates. Ich glaube, es war die Mischung aus Billy McKenzies unglaublichem Gesang und der unterkühlten Elektronik von Alan Rankin. Auch nach McKenzies Selbstmord in 1997 sind die Associates immer noch eine Art Geheimtipp geblieben, aber glücklicherweise sind all ihre LPs wieder auf CD erschienen, was dann so Perlen wie Tell Me Easter's on Friday wieder für die digitale Welt des neuen Jahrtausends zugänglich macht. Thank you. Ich habe hier ein Doppelalbum von 82 mitgebracht, auf dem damals unbekannte nordenglische Bands ihre erste Veröffentlichung hatten. Darauf zu finden sind Pulp oder die Chameleons, aber auch Gruppen, die danach wieder schnell in der Versenkung verschwunden sind, wie Indians in Moskau. Einer der ganz frühen Songs der Gruppe war Indians in Moskau, ein kleines Juwel in der Welt des Post-Punk. Once be out to death, this is no matter, they say. Er galt immer als der Stille des Manchester Factory Labels. Während sich alle Aufmerksamkeit auf New Order und später Happy Mondays richtete, vergaß man den sensiblen und äußerst begabten Gitarristen Vinnie Reilly alias The Durruti Column einfach zu schnell. Dabei hatte seine sphärische Kombination aus Echo-Gitarre, Rhythmusmaschine und Gesang durchaus völlig einmaligen Charakter. The Durruti Column gibt's heute noch. Die gerade gehörte Aufnahme stammt aus dem Jahr 81. Vom Album LC hörten wir den Song Never Known. Man kennt ja Julian Cope noch. Der hatte einen kleinen Hit und hat sich auch als Krautrock-Wiederentdecker hervorgetan. Aber seine alte Band, The Teardrop Explode, war mehr als die späten Solo-Veröffentlichungen von Cope. Das war in den 80ern eine Art Vorwegnahme von Bands wie zum Beispiel in Spiral Carpets. Und gerade die Aufnahmen, die längst nach Auflösung der Gruppe erschienen sind, haben mich schwer beeindruckt. Und ich denke, Keyboarder Dave Balfe hat da seinen Beitrag zugeleistet, auch dass er auf seinem Zoo-Label diese letzten Aufnahmen von Teardrop Explodes hervorgebracht oder beziehungsweise veröffentlicht hat. Hören wir den Song Ouch Monkey. Hier sind Teardrop Explodes. Cravettes waren eine schräge Post-Punk-Band und ihr Weg und der von John Peel kreuzten sich des Öfteren. The Cravettes wurden zu mehreren John Peel-Sessions eingeladen, die auch zum Teil das Vermächtnis der Gruppe ausgemacht haben. Hören wir den Song All Around the Corner. My eyes to a higher vision. War das eine schräge Band, obwohl sie es eigentlich nicht sein wollten. Die Liverpooler Band The Lotus Eaters waren Romantiker, ziemlich gute Songschreiber und hatten einen kleinen Hit mit First Picture of You, sind dann aber auch wieder schnell vergessen worden. Dabei haben sie irgendwie zum deutsch-englischen Verhältnis beigetragen, indem sie über ein deutsches Mädchen, dem German Girl, gesungen haben und es in den höchsten Tönen verklären. Nicht der einzige Grund, warum es sich lohnt, die Lotus Eaters wiederzuentdecken. Das gilt übrigens auch für die Comset Angels aus Sheffield. Swallow it. stop crying. Just remember that we are not hard to get. We aren't a hard target. And let's play this one for laughs. Let's play this one for one. Die Compsell Angels sind selbst dafür verantwortlich, dass ihre alten LPs wieder auf CD veröffentlicht worden sind. Ein Glück kann man doch so manche neuere Neo-Retro-Band wie The Bravery oder The Departure und unzählige andere Bands den frühen Aufnahmen, also wenn man sie mit den früheren Aufnahmen der Compsell Angels vergleicht, sie können ihnen irgendwie kaum das Wasser reichen. Wir hörten die frühe Single Home of the Range. Es gibt diesen Sampler Post-Punk vom britischen Rough Trade Label und die haben da eine Menge Bands ausgegraben, die heute wohl kaum einer mehr kennt. Zum Beispiel Crispy Ambulance, übersetzt knuspriger Ambulanz. Die hatten nicht nur den originellsten Bandnamen überhaupt, sie machten auch sehr originelle Musik, besonders ihre frühen Aufnahmen wie diese hier, zu finden aus Postpunk auf Postpunk Volume 1. Hier ist Death. Blue eyes red hair. Die Liverpooler New Wave Band Pink Industry hat irgendwo ein wenig schon den Trip-Hop-Sound der späten 90er vorweggenommen. Laszive Vocals, elektronisches Playback. Ich glaube, diese Band war mit ihrem Sound einfach zu früh. Hören wir einen Song aus den frühen 80ern. Pink Industry mit What I Wouldn't Give. Das war es auch schon fast in diesem Soundcheck, in dem es um vergessene Independent Bands aus den frühen 80ern ging. Ich hoffe, meine Musikauswahl hat Ihnen einen Eindruck verschafft und ich denke, dass man alleine mit deutschen Gruppen, also mit vergessenen Gruppen aus dem Umfeld der neuen deutschen Welle, auch eine 2-Stunden-Sendung füllen könnte. Abschließen möchte ich mit der Gruppe Venus in Furs mit dem Song That First Wild Kiss. Thomas Elber mal am Mikrofon und sagt jetzt schon mal Tschüss.